Die erfreuliche Bestätigung obiger Sätze brachte im Mai 1920 die Hochschulkrawalle, welche das bereits erwähnte Flugblatt entstehen ließen. Denn da 8 Tage später die Feier des 40-jährigen Bestandes des Deutschen Schulvereins in Wien durch einen Festzug begangen wurde, an welchem etwa 60.000 Menschen teilnahmen, da leistete besagtes Flugblatt in der Aula der Universität, an der Technischen Hochschule und namentlich auch an sämtliche Ordner des Zuges im Voraus verteilt die trefflichsten Dienste. Denn wie der Verfasser es voraus befürchtet hatte, waren es nachweisbar zahlreiche Juden, welche im Festzug mitgehend durch den Ruf »Nieder mit den Juden« Krawalle zu erregen versuchten. Wäre von unverwarnter deutscher Seite dem Hetzrufe nachgegeben worden, dann wäre sicherlich von außerhalb ein Gegenruf, ein Steinwurf oder der erste Schuss gefallen und Zion hätte seine wohlvorbereiteten Zwecke erreicht. Die Welt hätte wieder einmal von den wüsten Exzessen vernommen, welche die unverbesserlichen Deutschen anlässlich dieses im Grunde weit über das Parteipolitische hinaus bedeutsamen Festes zu entfesseln wussten. So aber war die Festkundgebung in herrlicher und feierlicher Weise verlaufen und hatte dieser von internationalem Schiebertum verseuchten Stadt den erhebenden Beweis erbracht, welch großer, unverdorbener Teil der Bevölkerung noch mit treuem Herzen und unerschüttertem Gemüte zu seinem Volkstume sich öffentlich bekenne. Aber freilich, der Deutsche vergisst rasch. Und Zions psychagogische Meisterstücke können wohl ausnahmsweise einmal durchkreuzt, keinesfalls aber für alle Zeiten verhindert werden. Und da es nach etwa einem Jahre Zion wieder vorteilhaft erschienen ist, die alten Künste auf dem gefügigsten aller Instrumente spielen zu lassen, da wusste es abermals jene Exzesse deutscher Studenten zu veranstalten, wie wir sie in dem Aufsatze »Konzertmeister Zion« mit ihrem für Zion so ungeheuer bedeutungsreichen Erfolge zu schildern wussten. Diesmal aber ist der furchtbare Fehler kaum wieder gut zu machen. Man bedenke nur, was es heißt, dass es Zion nun gelungen ist, der ihm geradezu hörigen Arbeiterschaft weiszumachen, der deutsche Student, der eine Feier für die Märzgefallenen, also den freiheitlichen Gedanken selbst durch wüste Prügeleien zu verstören wusste, sei der Todfeind der Arbeiterschaft und die Universität müsse ihm demnach entrissen werden. Wenn man aber weiß, dass es unseren Studenten in ihren neu begründeten Hochschulkammern gelungen war, eine geschlossene arische Majorität durch den seltenen Zusammenschluss der deutschvölkischen und der katholischen Studentenschaft zu erzielen, welche Majorität die liberale Studentenschaft vergeblich zu vernichten getrachtet hatte, so sieht man, wie Zion nun seine mächtigste Schutztruppe für den Augenblick bereithält, wo es gelten wird, nun auch die Universität Wien ganz einfach zu erobern. Das Unglück will es aber, dass der Deutsche nur so weit gewohnt ist, nur in den vertrauten Geleisen seiner kleinen Umwelt dahin zu leben, dass das einfachste Gegenmittel, zu den Arbeitern hinzugehen und sie durch das gesprochene Wort und den Gedankenaustausch davon zu überzeugen, dass an den ganzen Beschuldigungen und Verhetzungen ihrer jüdischen Führer kein wahres Wort sei, ihm nicht gegeben ist, ja, von studentischer Seite nicht einmal der kleinste Versuch nach dieser Richtung hin gemacht wird, so zwar, dass der Arbeiter nach wie vor Zions psychagogischen Künsten ungehindert und kampflos ausgeliefert bleibt. 23. Beherzigen wir es gut. Zions gesamte psychagogische Künste und Praktiken stammen, wie bereits betont, aus dem Handelsbetriebe. Und so ist es denn immer die Entziehung des Kredites, was namentlich bei einem politisch gefährlichen Gegner vorerst versucht wird. Dank der Allgegenwart aber der Abgesandten Israels in allen Lagern ist es geradezu ein Kinderspiel zu nennen, ebenso wie es immer und immer wieder gelingt, den ahnungslosen Deutschen alles Gewünschte einzureden, nun auch auszureden, was sie nicht wissen, glauben oder beherzigen sollen. Wer aber wird besser diese Methoden in ihrer unübersehbaren Fülle und Mannigfaltigkeit zu erkennen und zu überblicken vermögen als derjenige, der ein wahrhaft sehender und also Zion ebenbürtiger Gegner um jeden Preis dem deutschen Volke verdächtig und ausgeredet werden musste? So ist denn hier der Augenblick gekommen, aus eigenstem Erlebnisse schöpfend, jene beste und objektivste Einsicht dem deutschen Volke zu vermitteln, wie sie nur aus dem persönlichen und fälschlich irreführend subjektiv genannten Erlebnisse geboren wurde. Wenngleich wir auf die 12 Paragraphen hinzuweisen vermögen, in denen wir Zion gleichsam mit eigenen Worten reden lassen, seine Vernichtungsversuche gefährlicher Gegner einzufangen wussten, so wird es dennoch nötig sein, nun auf das Eindringlichste vorzuführen, in welcher erbaulichen Reihenfolge Zion so lange wirkt, bis der gefährliche Widersacher bei den Seinen in jedem Sinne des Wortes erledigt worden ist. Schon in frühester Jugend wird der geistig irgendregsame, mit selbstherrlich fassender Kraft des Geistes begabte Mensch auf das Sorgsamste von unseren 9-mal Weisen aus dem Morgenlande beaufsichtigt. Erst heute ist es dem Verfasser völlig klar bewusst und verständlich geworden, dass und wieso der Verfasser jenes noch im Geistesleben zu besprechenden Dramas Galileo Galilei Zion als ein genauestes zu beobachtender und bedenklicher Widersacher erscheinen musste. Einer der allerersten Methoden ist es nun, die Entfaltung gefährlicher Geisteskraft durch das hervorragende Mittel vollständigen Totschweigens hintanzuhalten. Man glaubt gar nicht, wie wirkungsvoll es ist, einen Menschen von frühester Jugend an derart zu umzingeln, dass jede Geistesregung wie der Ruf von schalldämpfenden Wänden aufgefangen, unhörbar gemacht und also um jegliche Wirkung gebracht wird. Gelingt es so, einen heranwachsenden Geist, der nichts von diesen Praktiken ahnt und nur das so unendlich niederdrückende völliger Teilnahmslosigkeit seiner eigensten Umwelt erlebt, aus dem Geistesleben geradezu auszuschalten, dann ist mit apodiktischer Sicherheit damit zu rechnen, dass er enttäuscht, erbittert und verzweifelt von seinem geistigen Tun ablassen wird und sich anderen Gebieten irgend möglicher Selbstentfaltung zuzuwenden geradezu automatisch gezwungen werden wird. Das wirtschaftliche Moment ist nun zweitens der herrlichste Tummelplatz für Zions allgegenwärtige Machtentfaltung. Da die meisten gerade der produktiv veranlagten Deutschen nicht in pekuniärer Unabhängigkeit dahinleben, da Reichtum im Allgemeinen der Entfaltung aktiver Geistestätigkeit schädlich entgegenarbeitet und nur ausgesprochene Genialität ohne den äußeren Druck und die notgedrungene Abkehr von Lebenslust und äußerer Daseinsfreude zur Entfaltung angetrieben wird, so ist wirtschaftliche Beeinflussung nach den Plänen Zions geradezu ein Kinderspiel. Der Zion nicht genehme, wird so lange in Not und Elend durch Stellenlosigkeit, Ablehnung seiner Geistesprodukte, Missgeschicke wirtschaftlicher Natur und so weiter erhalten, bis er anderen, ihm gleichzeitig auf dem Präsentierbrette angebotenen Möglichkeiten sich zuwendet, worauf sofort sein äußeres Schicksal einen günstigen Verlauf nimmt, das von ihm etwa befehdete Judentum sich ihm in rosigstem Lichte darstellt und mit besonderen psychagogischen Künsten darauf hingewirkt wird, dass er all seine früheren Voreingenommenheiten, Vorurteile und Gehässigkeiten als völlig ungerechtfertigt und grundlos erkennen lernt. Als drittes Mittel, das unfehlbar den Gegner isoliert und also in seinen besten Kräften untergräbt, ist ein emsig betriebenes Ehrabschneiden, Verdächtigen und Verleumden bei allen Menschen, mit denen er Umgang pflegt, zu erwähnen. Das hierbei wichtigste und unfehlbar wirkende Mittel war, ist und wird für alle Ewigkeiten sein, das Weib. So zwar, dass wir dem Weibe als Abgesandten Zions nunmehr ein eigenes Kapitel ausführlichster Betrachtung widmen müssen.